Seit frühester Jugend ist Albert Schweitzer ihr Vorbild. Und als Raffaela Händler Abitur machte, wusste sie genau, was sie wollte. Ärztin werden und anschließend in Afrika arbeiten. Mit 22 Jahren trat die junge Frau aus Nottuln im Münsterland in den Orden der Missionsbenediktinerinnen ein und ging 1969 nach Tansania, um als Frauenärztin im Busch zu arbeiten. Sie traf dort auf Buschdoktoren, Heiler und traditionelle Dorfhebammen, wurde Chefärztin im Krankenhaus und baute im ganzen Land ambulante Krankenstationen auf. Später ging sie nach Namibia und gründete dort das größte Nichtregierungsprogramm gegen AIDS. Heute arbeitet die 76-Jährige wieder in Tansania. Wir waren drei Mädchenhaus. Ich bin der Mitte-Sandwich-Kind und wir sind alle drei geboren während des Zweiten Weltkrieges. Und dann gab es ja Kriegsende. Unser Dorf Nottuln war zunächst in der amerikanischen Besatzungszone. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, war ein schöner, heller Tag, dass die Panzer einfuhren und darauf die amerikanischen Soldaten, die natürlich auch schwarze Soldaten dabei waren. Hatten wir ja noch nie gesehen. Ich mit meinen beiden Schwestern, wir standen da hinter der Haustür unseres großen Hauses und guckten und luchten raus und sahen diese Menschen. Da kamen einige auf uns zu und schenkten uns Schokolade. Und das war, glaube ich, ein großer Glücksfall meines Lebens, dass ich die erste Begegnung mit den dunkelhäutigen Menschen als ganz positiv empfand und von denen etwas geschenkt bekam. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich war sehr, sehr schüchtern. Sehr schüchtern, wesentlich mehr als meine zwei Schwestern. Das hat sich geändert, Gott sei es Dank, aber es hat doch sehr, sehr lange gedauert. Da war ich doch schon über 20 Jahre alt, bis ich dann den Mut fasste, mehr aus mir rauszukommen. Ich hatte dann bald überlegt, vor allen Dingen natürlich in der Zeit vorm Abitur, was willst du mit deinem Leben anfangen? Ein Ziel war obenan, es soll Dienst für andere Menschen sein. So viele Menschen gibt es, denen es nicht gut geht und die Hilfe gebrauchen. Und in dieser Richtung wollte ich auf jeden Fall etwas tun. So kam ich darauf, ich möchte Ärztin für Afrika werden, also ein heilender Beruf. Und ganz besonders in dem damals noch sehr viel mehr als heute dunklen Kontinent, der uns sehr weit weg lag. Ich habe das Abitur schließlich gemacht in Werl bei den Ursulinen, habe dann in Münster angefangen, Medizin zu studieren. Und nach dem Physikum, da war es mir doch wohl sehr klar, dass mich Gott nicht irgendwie so als Ärztin in Afrika haben will, sondern als Ordensschwester. Und so bin ich dann nach dem Physikum zu den Missionsbenediktinerinnen nach Bayern, Starnberger See, Tutzing gegangen. In dieser Zeit war das Zweite Vatikanische Konzil, was damals für uns doch sehr, sehr viel neuen Wind, nicht nur insgesamt in die Kirche brachte, sondern auch in das Ordensleben. Es gab viele Veränderungen und wir jungen Schwestern waren natürlich auch sehr davon angetan. Als ich in das Kloster eintrat, hieß es ja, man darf nie mehr wieder nach Hause, auch nicht zum Tod der Eltern. Wenn man in die Mission geht, kommt man auch nie wieder zurück, es sei denn aus Krankheit oder sonstigen Gründen. Und das kam jetzt alles in die Bewegung durch das Zweite Vatikanum. Hieß es also, jetzt kann man alle 10 Jahre einmal nach Deutschland kommen. Und die ich da kennenlernte, war eine unserer Ärztinnen-Schwester, Dr. Regia Bürger. Die arbeitete als Ärztin allein in Tansania in dem Krankenhaus Niangao. Sie besuchte mich dann und ich war sehr von ihr beeindruckt. Und so bat ich dann die Generalpriorin, mich da ein halbes Jahr hinzuschicken, um auch mich selber zu prüfen, ist das der richtige Weg für mich. Ja, es dauerte noch etwas dann, bis das soweit war. 1969 bin ich dann genau in dieses Krankenhaus, Niangao in Tansania. Das liegt relativ nah zur Küste vom Indischen Ozean. Also es war mein erster Flug, ne? Und kam das erste Mal in die Tropen. Und man landete damals auf einer kleinen Piste nur und umsäumt von Kokospalmen und die Hitze. Und ja, kam in der Regenzeit an, wo es heiß und feucht war. Und dann voll in die Arbeit rein. Aus dem halben Jahr wurde ein Jahr. Und ich war begeistert. Das war genau das, was ich mir so ersehnt hatte. Es gab Arbeit in Hülle und Fülle. Ja, ich war zunächst mal überwältigt, wie viele Menschen da waren. Und ich wusste, es sind eine einzige Ärztin da. Die Schwester Regia, der es auch gesundheitlich nicht so gut ging und die ja auch ihr ganzes Leben für die Kranken gab, also war praktisch Tag und Nacht bereit, ins Krankenhaus zu kommen, auch jedes Wochenende. In vielen Betten lagen zwei Patienten, viele lagen auf dem Boden. Bei der Visite musste man sehen, dass man wenigstens so viele entlässt, dass zunächst mal die vom Boden da verschwinden und man wieder gut durchgehen kann. Am Abend war natürlich wieder dasselbe, dass es da wieder alles ganz voll war. Dann sehr viel Wunden, viele Fliegen, viel Malaria, ganz enorme Blutarmut und sehr, sehr viele Kinder, die stark unterernährt waren. Also entweder so ganz dürr oder auch aufgebläht mit Eiweißmangel, mit den Hungerödemen. Das waren alles Krankheitsbilder, die ich ja in Deutschland überhaupt nie gesehen hatte. Die haben gesagt, was du irgendwie tun kannst, das wirst du tun. Also ich konnte natürlich noch keine größeren Gespräche führen. Die Landessprache ist Kiswahili, eine sehr schöne und durchstrukturierte Sprache. Ich hatte Folgendes gemacht in Deutschland, wenn Schwestern dann aus Tansania kamen, da hatte ich die schon mal gefragt, so kleine Sätze auswendig gelernt, wie geht es dir, wo tut es weh, und bin sofort auch ohne Übersetzer angefangen mit der Arbeit und konnte so einiges sprechen, ohne dass ich jetzt die Sprache beherrschte. Ich konnte das Vaterunser mitbeten auf Kiswahili und so. Und dann, die Leute sind sehr offen und gastfreundlich, und wenn sie schon mal sehen, dass die andere Person schon etwas von der Sprache kann, dann sind sie sehr dankbar und wissen, man bemüht sich darum. Ich hatte dann mein Grammatikbuch, kleines Übungsbuch. Wenn ich immer Zeit hatte, irgendwie habe ich weitergelernt, sodass ich bald einigermaßen zurechtkam. Julius Nyerere, der das Land 1962 in die Unabhängigkeit führte, hat Kiswahili als Einheitssprache für Tansania eingeführt. Das Land hat mehr als 120 verschiedene Stämme. Jeder Stamm hat seine eigene Sprache. Und das Swahili hat das Land sehr, sehr geeint. Im Anfang konnten einige alte Leute zum Beispiel die Sprache noch nicht. Heutzutage spricht jeder die Sprache. Jeder Stamm. Also es ist sogar so, dass manche Kinder ihre Stammessprache nicht mehr lernen, was natürlich auch ein Verlust ist. Englisch ist zweite Sprache, wird aber doch immer als Fremdsprache angesehen. Das Englisch ist zum großen Teil dann kein gutes Englisch, weil Kiswahili doch immer bevorzugt wird. Ich lebte in einer Schwesterngemeinschaft, zu der damaligen Zeit alles deutsche Schwestern, also im Haus bei uns ging es ganz deutsch zu, wir sprachen auch Deutsch, wir beteten damals auch Deutsch zusammen, das hat sich natürlich dann bald alles geändert. Wir hatten damals auch, gerade in der Anfangszeit, war ich so mit Arbeit überladen, dass es zunächst gar keine freie Zeit gab, zum Beispiel mal richtig ins Dorf zu gehen, um da Leute zu besuchen. Das habe ich erst alles später gemacht. Und ich kann mich erinnern, im Anfang bestanden damals aber überhaupt keine Kontakte zu diesen Buschdoktoren oder zu diesen traditionellen Dorfhebammen. Ich war sehr beeindruckt von der Hilfsbereitschaft und dem Mut dieser Frauen, anderen Frauen beizustehen, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Sagen wir, nachts wird eine Frau, ist in Wehen, kommt zur Geburt. Es gibt ja kein elektrisches Licht, es gibt kein fließendes Wasser. Heißes Wasser muss auf dem offenen Feuer draußen heiß gemacht werden. Und dass sie sich das überhaupt alles zutraut, denn sie weiß natürlich auch, dass es zu Komplikationen kommen kann und ihr die Frau eventuell verblutet, dass sie aber dann doch bereit ist, ohne jetzt dafür groß bezahlt zu werden, anderen Frauen zu helfen. Es waren sehr, sehr beeindruckende Frauen und Persönlichkeiten, die das machten. Jetzt die Buschdoktoren, da war ich sehr zögernd, zunächst etwas mit denen zu machen. Die kamen auf mich zu. Ja, jetzt hast du aber doch was gemacht für diese Hebammen. Jetzt wollen wir auch, dass du was mit uns machst, irgendwelche Seminare. Da traute ich mich ja gar nicht dran, weil ich wusste, sie haben ein ganz und gar anderes Vorstellungssystem von Krankheiten wie wir. Dass es vor allen Dingen, Krankheiten werden durch Geister hervorgerufen, und das ganze Konzept für Infektionskrankheiten wie Bakterien und Viren und diese Zusammenhänge, das ist für sie vollkommen fernliegend. Auch als ich ihnen das später zeigte, zum Beispiel lud ich sie ein ins Krankenhaus, ins Labor, und jetzt Tuberkulose kennen alle, ist eine häufige Krankheit. Jetzt guckt mal da durch, und da diese roten Stäbchen, die ihr seht, das ist der Erreger der Tuberkulose. Das hat sie nicht besonders beeindruckt, war ich ganz erstaunt, hatte ich ja mit gerechnet. Ja, sagten sie mal, das trifft für dich zu, aber für uns trifft vor allen Dingen zu, dass wir erkennen müssen, welcher Dini, welcher Geist hat diese Krankheit verursacht oder wer hat es jemandem verwünscht. Und dann müssen wir lernen, was wir jetzt für Amulette schreiben, mit welcher Tinte und mit welchen Pflanzen vielleicht und um welche Uhrzeit wir das machen müssen, nachts oder tags. Das sind so unsere Methoden. Ich wollte natürlich mehr in die Kultur eindringen und von ihnen lernen auch. Mir war natürlich klar, du bist immer eine Deutsche und du bist nie wirklich ganz eine von ihnen. Aber je mehr man mitlebt und auch seine eigene Kultur versucht hintanzustellen, desto mehr kann man natürlich auch die Menschen verstehen. Und so wollte ich gerne in einem Dorf, ganz abgeschiedenes Dorf, mal ganz 24 Stunden dabei sein. Und das war ich bei dieser Frau, Subira Alto, eine sehr beeindruckende Frau, sie lebt immer noch, die allein in einer sehr einfachen Hütte mit einem einzigen Raum lebte, die das dann auch, war zwar sehr erstaunt zunächst und sagt, das kannst du doch gar nicht, ist ja viel zu einfach für mich, aber die sich darauf einlassen konnte. Das war eine sehr wichtige Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Natürlich mussten wir auch erstmal das Wasser aus dem Fluss holen. Ja, wie war das mit dem Schlafen? Sie schlief auf dem Boden, ich schlief auf dem Holzgestellbett mit den Hühnern im selben Raum. Gab natürlich ganz, ganz einfaches Essen, was sie draußen auf offenem Feuer mit drei Steinen kochte. Aber sehr, sehr große Herzlichkeit und willkommen heißen. Und das ist ein großes Geschenk für mich jedenfalls, wenn man weiß, man kommt aus einer ganz anderen Kultur. Die Menschen öffnen ihr Herz und nehmen einen so, wie man ist, an. Ich bin mehrfach nach Deutschland zurückgegangen. Zunächst mal also nach dem ersten Jahr, habe dann meine ewige Profess abgelegt in Tutzing wieder. Und war aber dann auch schon sehr krank. Und Krankheit hat auch mein Leben geprägt. Ich hatte mich offensichtlich in dem ersten Jahr mit Hepatitis infiziert. Das hat dann zur Leberzirrhose geführt. Ich war gut 40, war ich also wie gesagt häufig in Deutschland. Es kam immer in Schüben. Ein Leberspezialist sagte mir, ja Schwester, wenn Sie in Deutschland sind, dann kommt für Sie gar nichts anderes mehr in Frage als frühzeitige Berentung. Nein, das kam mir noch nicht in Frage, denn im Moment an konnte ich immer noch auf zwei Beinen laufen. Bin dann immer wieder nach Afrika zurück. Aber ich habe dann nach mehr als 10 Jahren nach der Infektion doch noch alle fehlenden Antikörper entwickelt. Und damit hatte ich das Virus besiegt. Die Leber hat sich auch wieder voll erholt und mir geht es damit wieder gut. Aber es waren doch wichtige Lebenserfahrungen auch für mich. Ich habe dann ja auch noch meine Facharztausbildung gemacht, hatte mich dann entschieden dafür, vor allen Dingen den Frauen zu helfen. Gynäkologie habe ich gemacht und dann bin ich wieder zurück. 1980 habe ich die Leitung des Krankenhauses übernommen in Tansania, in Niangau, immer dasselbe Krankenhaus. Es platzt aus allen Nähten. Da kam ein Team von Deutschland und sagte, das soll neu gebaut werden. Und das wurde mit deutschen Mitteln, Miseria und Entwicklungshilfe Deutschland, deutsche Regierung, wurde ganz neu ein 220-Betten-Hospital gebaut. Es war eine sehr schwierige Zeit zum Bauen. Es zog sich dann über Jahre hin, weil mit dem Udyama-Sozialismus von Julius Nyerere zum Schluss, es gab überhaupt nichts mehr in dem Land. Das Land war insgesamt bitter, bitter arm. Wir haben zum Teil sogar den Zement von Deutschland einführen müssen. Es gab kein Öl und kein Mehl mehr. Damit ging das halt langsam. Aber es ist für dortige Verhältnisse dann ein schönes Krankenhaus daraus geworden. Dann wollte ich natürlich, dass vor allen Dingen die Frauen zur Geburt in das Krankenhaus kamen. Und Müttersterblichkeit war auch etwas, was mich also sehr erschütterte. Gut, wie macht man das, die Frauen anzuziehen? Also haben wir überhaupt gar nichts mehr zur Bezahlung genommen. Es war alles umsonst. Die Frauen kriegten noch was fürs Baby bei der Entlassung. Die Zahlen stiegen auch, aber dann blieben sie doch auf einem Niveau. Und ich wusste es, die Mehrzahl der Frauen entbindet immer noch zu Hause. Dann habe ich endlich mal geschaltet. Also wenn sie nicht zu uns kommen, müssen wir zu ihnen kommen. Wir sind raus in die Dörfer und haben dann auch angefangen, die traditionellen Dorfhebammen auszubilden. Das wurde ein sehr, sehr schönes Projekt. Das ganze Dorf musste immer dahinter stehen. Also nachdem wir angefangen hatten, gingen wir in kein anderes neues Dorf zur Ausbildung, wenn nicht die sogenannte Dorfregierung bei uns das erbat. Und es ging vor allen Dingen darum, dass die Mütter nicht sterben. Von den Frauen konnten eine ganze Reihe nicht lesen und schreiben. Wir haben dann ganz einfache Bilderbogen entwickelt, wo sie nur ankreuzen mussten, dass die vorher lernen, liegt das Kind eventuell nicht normal. Es muss also auf jeden Fall ins Krankenhaus und was sind sonstige Zeichen, dass man Komplikationen erwarten kann. Das ging alles sehr schön und zum Schluss hatten wir etwa dieselbe Anzahl an Geburten im Krankenhaus, wie wir in den Dörfern hatten. Eine Frau in Tansania, die aus irgendwelchem Grunde nicht gebären kann, hatte gar keinen sozialen Status. Und das war dann später auch ein besonderes Anliegen, da irgendwie zu helfen. Aber wenn man jetzt denkt, also sie haben dann mehrere Kinder, hatte ich gemeint, ja, sie werden dann wissen, was so ein Kind zum Beispiel gebraucht, auch von der Ernährung, auch wenn es nicht alles da ist oder so. Da war ich erstaunt, dass das doch nicht der Fall war. Also zunächst kriegt das Baby, liegt an der Brust, hat ganz engen Hautkontakt mit der Mutter, hat guten Eiweißnahrung. Aber wenn die Frau sieht zum Beispiel, dass es schon wieder schwanger ist, wird abrupt das Kind abgestillt und es wird praktisch so zur Seite gelegt. Jetzt muss es sich schon wieder um das neue entstehende Leben kümmern. Ohne jetzt zu sehen, ja, dass das doch großen Schaden für das Baby bringt und dass das Kind jetzt nicht nur mit kohlenhydrathaltiger Nahrung gedeihen kann. Denn das Hauptnahrungsmittel ist eigentlich der Ugali. Das ist gewöhnlich ein ganz steifer Papp, meistens aus Maismehl, eventuell aus Hirsemehl. Das heißt also, das sind vorwiegend Kohlenhydrate. Eiweißhaltige Nahrungsmittel sind selten, wie zum Beispiel Fleisch, ganz, ganz selten. Bohnen dann schon noch als erstes, die Eiweiß haben. Eier auch selten oder Fisch. Und dass auch das Kind so eine erwachsene Nahrung nicht aufnehmen kann. Oder wenn alle zusammen aus einem großen Topf essen, dass ein Kind in der Schnelligkeit die nötige Nahrungsmenge auch gar nicht auf sich nehmen kann. Das waren alles Sachen, die eigentlich nicht bekannt waren. Wir haben viel, viel mit unterernährten Kindern gearbeitet, sehr viele auch, die damit starben. Die Kindersterblichkeit war damals noch ganz erschreckend hoch. Das hat sich alles zum Glück jetzt doch im Laufe der Jahrzehnte gebessert. Aber sicherlich 50% der Kinder unter 5 Jahren starben wieder weg. Und ja, wir hörten in Tansania, es gibt eine neue Krankheit, zunächst mal so gerüchteweise, und wird sexuell übertragen und ist sehr ansteckend und man stirbt daran. Und wir hatten dann schon einige Patienten, die ganz abgemagert kamen zu uns. Wir versuchten auch alles, eine richtige Diagnose zu stellen. Sie starben. Dann hatten wir schließlich mal eine Patientin, die dann auch ganz abgemagert bei uns starb und die eine Liste hatte, von der sie wollte, dass sie nach ihrem Tod veröffentlicht wurde. Da hatte sie alle sexuellen Kontakte mit sehr vielen Männern aufgeschrieben. Und da ging mir das erste Mal auf. Ich sage, das muss also diese neue Krankheit sein. Ja, HIV-AIDS. Und ich war natürlich sehr erschrocken, denn ich wusste ja von diesen ganzen hygienischen Implikationen und dass wir ja auch diese Standards gerade im OP nicht hatten. Und ja, versuchten dann mehr rauszukriegen. Kriegten dann Test, wir hatten unsere eigene Blutbank, dass man die Bluttransfusionen testen kann. Das war ganz schwierig, auch im Anfang wollte ich auch schon in Tansania, dass wir die Menschen in ihren Häusern besuchen. Das war damals total unmöglich, keiner wollte das. Keiner wollte, dass man sieht, bei uns gibt es so einen Kranken. Zunächst gab es ja mal 0 Behandlungsmöglichkeiten. Es entwickelte sich dann ja später so allmählich. Und es gab dann als erstes die Möglichkeit für Mutter-Kind-Behandlung, dass also weniger Kinder infiziert werden, wenn die Mutter HIV-positiv ist. Da haben wir auch alle zunächst mal gemeint, die Frauen werden das sehr gerne in Anspruch nehmen. Das war aber absolut nicht so der Fall, sondern die Frauen sagten uns, nein, wir lassen uns nicht testen, denn wenn wir auch dem Kind helfen können, wenn wir auch sowieso dann wegsterben, das ist auch keine Hilfe für das Kind. Und die Männer, die setzen uns nur auf die Straße, lassen sich ja nicht testen. Und wir haben uns so bemüht, mit Programmen, mit Aufklärung der Mutter, man durfte nicht ohne Erlaubnis testen. Das hat sich erst alles ganz wesentlich geändert, nachdem es Behandlungsmöglichkeiten gab, die auch nicht bezahlt werden mussten. Die Arbeit wurde immer sehr, sehr viel mehr. Ich war dann für lange Zeit die einzige Gynäkologin in einem großen Gebiet. Das war mir ganz klar, wir brauchten mehr Ärzte. Damals konnte man an tansanische Ärzte noch gar nicht denken. Es lag also nichts näher, als dass wir uns in Deutschland um Ärzte bemühen. Dazu kam dann einmal die finanzielle Frage. Die Patienten bezahlen ja ganz geringe Summen. Krankenversicherung gibt es keine. Das heißt, der Staat bezahlt uns ganz etwas, Teil der Gehälter. Alles andere Geld müssen wir irgendwie aufbringen. So machte ich neben meiner Arbeit normalerweise auch immer Fundraising, vor allen Dingen Briefe schreiben, damit ich die Gelder für die laufenden Kosten bekam. Die meisten kamen mit Familie auch. Mit den meisten ging das sehr gut, aber es gab eben auch andere, wo ich denke, da waren sehr starke rassistische Motive dahinter, der deutschen Ärzte, Ein Chirurg war da, junger Chirurg, wollte natürlich möglichst viel operieren, hatte die Idee, er will, wie er sagte, deutsche Standards im OP aufbauen. Das muss scheitern. Es geht nicht um deutsche Standards in Tansania. Das andere war ein Gynäkologe, der mit über 60 Jahren in Deutschland seine Praxis aufgab, seine Reitpferde verkaufte und so weiter, um jetzt also den armen Schwarzen zu helfen. Es war dann doch von diesem Standpunkt, ich muss den armen Schwarzen helfen, ich stehe oben und die anderen sind unten und im Grunde genommen müssen wir doch nun sehr dankbar sein, dass ich das alles für sie tue. Das kann auch nicht gut gehen, nicht? Und so war es ja auch. Und über die kamen dann sehr große Missstimmungen. Auch von dem Chirurgen wollte sich nachher keiner mehr operieren lassen. Es ging das Gerücht, also fallt dem bloß nicht in die Hände, wenn ihr zu diesem Doktor kommt, der amputiert euch Beine und Arme und so weiter. Ne? Ich wurde angeklagt, aber eine sehr seltsame Anklage. Die Anklage war, ich stehe mehr auf der Seite der Afrikaner als auf der Seite der Deutschen. Da muss man sich ja gleich schon sofort an den Kopf fassen, was soll das überhaupt? Natürlich sind wir für die Tansanier da und nicht für die Deutschen. Aber um solche Fragen geht es doch überhaupt nicht. Ne? Naja, jedenfalls war das Ganze dann doch sehr, sehr unschön für mich, sodass das für mich eine sehr dunkle und schwierige Zeit wurde und ich im Endeffekt sagte, es gibt keinen anderen Weg, also ich gehe jetzt, ich mache das nicht mehr mit. Ich kam dann schließlich nach Namibia, einer ganz neuen, großen Aufgabe. Ich war zuständig für das gesamte Gesundheitswesen der katholischen Kirche im Land, habe dann sehr viel AIDS-Arbeit gemacht. Ich kannte AIDS nun schon von Tansania, habe aber auch persönlich viel gelernt. Bin sehr viel gereist in Namibia, aber auch in anderen afrikanischen Ländern, bis ich dann schließlich 2005 gewählt wurde von den Schwestern wieder in Tansania als Priorin in die Leitung. Und damit kam ich nach Tansania zurück, was ich ja gar nicht erwartet hatte. Ein Herz für Afrika, die Ordensfrau Raffaela Händler aus dem Münsterland, die seit über 40 Jahren als Ordensfrau in Tansania wirkt. Eine Sendung von Hedwig Lechtenberg für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Erlebte Geschichten schon wieder am kommenden Sonntag, dem 29. Mai. Dann erzählt die Schriftstellerin Ulrike Itschmidt, wie sie in Berlin der 60er Jahre ihren Freund kennenlernte, der in das Umfeld der RAF geriet, selbst in den Untergrund ging und schließlich in Köln erschossen wurde. Die erlebten Geschichten mit Ulrike Itschmidt am Sonntag um 18.05 Uhr und um 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.